Abschnitt 5 aus Die Frau in Weiß, Band 4 von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Mrs. Catherick's Aussage. Sir, Sie sind nicht wiedergekommen, wie Sie sagten, dass Sie tun würden. Einerlei, ich habe die Nachricht erfahren und schreibe, um Ihnen dies zu sagen. Sahen Sie irgendetwas Besonderes in meinem Gesichte, als Sie mich verließen? Ich dachte in meinem eigenen Herzen, obwohl der Augenblick seines Unterganges gekommen und ob Sie etwa das dazu erwählte Werkzeug seien. Sie waren es und Sie haben diesen Untergang herbeigeführt. Sie waren schwach genug, wie man sagt, zu versuchen, sein Leben zu retten. Wäre Ihnen dies gelungen, so hätte ich Sie als meinen Feind betrachtet. Jetzt, da es Ihnen fehlschlug, sehe ich Sie als meinen Freund an. Ihre Nachforschungen trieben ihn in seiner Angst nachts nach der Sakristei. Ihre Nachforschungen haben ohne Ihr Mitwissen meinem Hasse von 23 Jahren gedient und meine Rache vollzogen. Ich danke Ihnen, Sir, wider Ihren Willen. Dem Manne, der dies getan, schuldige ich etwas. Wie kann ich meine Schuld bezahlen? Wäre ich noch ein junges Weib, da könnte ich sagen, kommen Sie, umarmen Sie mich und küssen Sie mich, wenn Sie wollen. Ich wäre Ihnen gut genug gewesen, um selbst so weit zu gehen, und Sie wären auf meine Aufforderung eingegangen, Sir. Das wären Sie vor 20 Jahren. Aber jetzt bin ich eine alte Frau. Nun, ich kann meine Schuld bezahlen, indem ich Ihrer Neugier Genüge tue. Sie waren, als Sie zu mir kamen, sehr neugierig, gewisse Privatangelegenheiten von mir zu erfahren, Sachen, hinter die Sie mit all Ihrer Schlauheit nicht kommen könnten ohne meine Hilfe, Sachen, die Sie selbst jetzt noch nicht entdeckt haben. Sie sollen sie erfahren, Ihre Neugier soll befriedigt werden. Ich will keine Mühe scheuen, um Ihnen gefällig zu sein, mein werter junger Freund.« Sie waren im Jahre 27 vermutlich noch ein kleiner Bube. Ich war zu jener Zeit eine schöne junge Frau und wohnte in Alt-Wilmingham. Ich hatte einen verächtlichen Narren zum Manne. Überdies hatte ich die Ehre, einerlei auf welche Weise, mit einem gewissen Herrn, einerlei wer, bekannt zu sein. Ich werde ihn nicht beim Namen nennen, wozu auch. Es war ja nicht einmal sein eigener. Er hatte nie einen Namen, Sie wissen das jetzt so gut, wie ich es weiß. Es wird zweckdienlicher sein, wenn ich Ihnen sage, auf welche Weise er sich in meine Gunst einschlich. Ich war mit den Geschmacksrichtungen einer Dame geboren und er befriedigte dieselben. Mit anderen Worten, er bewunderte mich und machte mir Geschenke. Kein Weib kann der Bewunderung und Geschenken widerstehen. Besonders aber Geschenken vorausgesetzt, dass dieselben gerade die sind, welche sie gebraucht. Er war schlau genug, das zu wissen, wie die meisten Männer. Natürlich wollte er etwas dafür wiederhaben, auch wie die meisten Männer. Und worin glauben Sie wohl, dass dieses etwas bestand? Eine bloße Kleinigkeit. Nichts als den Schlüssel der Sakristei und den Schlüssel des dort befindlichen Schrankes, wenn mein Mann einmal abwesend sei. Natürlich log er mir etwas vor, als ich ihn frug, wozu er so heimlich die Schlüssel gebrauchte. Er hätte sich die Mühe ersparen können. Ich glaubte ihm nicht. Aber mir gefielen seine Geschenke und ich wollte noch mehr haben. Darum verschaffte ich ihm den Schlüssel, ohne dass mein Mann es wusste, und passte ihm dann auf, ohne dass er es wusste. Einmal, zweimal, viermal passte ich ihm auf und das vierte Mal kam ich hinter seine Schliche. Ich war nie übermäßig gewissenhaft, wo es anderer Leute Angelegenheiten betraf, und es beunruhigte mich nicht besonders, dass er auf eigene Hand ein Heiratszertifikat zu den übrigen hinzufügte. Natürlich wusste ich, dass es Unrecht war, aber es tat mir kein Unrecht an, und das war ein sehr guter Grund, kein Aufsehens darüber zu machen. Auch hatte ich noch keine goldene Uhr und Kette, und das war ein noch besserer Grund. Und er hatte mir am Tage vorher versprochen, mir beides aus London kommen zu lassen, der dritte und beste Grund von allen. Hätte ich gewusst, wie das Gesetz das Verbrechen betrachtete und wie es dasselbe bestrafte, so hätte ich mich in Acht genommen und ihn sofort angegeben. aber ich wusste von nichts und sehnte mich nach einer goldenen Uhr. Die einzige Bedingung, auf der ich bestand, war, dass er mich ins Vertrauen zöge und mir alles sagte. Ich war damals ebenso neugierig über seine Angelegenheiten, wie Sie es jetzt über die meinigen sind. Er ging auf meine Bedingungen ein. Sie werden gleich sehen, warum. Folgendes ist in der Kürze, was ich von ihm erfuhr. Er erzählte mir nicht aus eigenem Antriebe, was ich Ihnen hier erzählen werde. Ich brachte einiges durch Überredung und einiges durch Fragen aus ihm heraus. Ich war entschlossen, die ganze Wahrheit zu wissen, und ich glaube, ich erfuhr sie. Er wusste bis nach dem Tode seiner Mutter ebenso wenig wie andere Leute über das wirkliche Verhältnis zwischen ihr und seinem Vater. Als sie gestorben war, gestand sein Vater ihm dasselbe ein und versprach ihm, für seinen Sohn zu tun, was er könne. Er starb, nachdem er nichts getan, nicht einmal ein Testament gemacht hatte. Der Sohn, und wer kann ihn dafür tadeln, war so klug, für sich selbst zu sorgen. Er kam sofort nach England und nahm Besitz von dem Grundeigentum. Es war niemand da, der ihn beargwöhnen oder nur Nein sagen konnte. Sein Vater und seine Mutter hatten stets wie Eheleute zusammengelebt und niemand unter den wenigen, welche mit ihnen bekannt waren, ahnten je, dass es anders sei. Der rechtmäßige Erbe, falls man die Wahrheit gekannt hätte, war ein entfernterer Verwandter, der nicht im entferntesten daran dachte, das Besitztum je in seine Hände zu bekommen, und war außer Landes, auf dem Wasser, als sein Vater starb. Es stellte sich ihm also bis hierher keine Schwierigkeit entgegen, und er nahm Besitz, als ob sich die Sache von selbst verstände. Aber er konnte sich nicht Geld auf das Eigentum erborgen, als ob es sich von selbst verstände. Es waren zwei Dinge erforderlich, ehe er das tun konnte. Das erste war ein Geburtsschein und das zweite ein Heiratszertifikat seiner Eltern. Sein Geburtsschein war leicht verschafft. Er war im Auslande geboren und der Schein war in gültiger Form vorhanden. Das andere aber bot eine Schwierigkeit dar, und diese Schwierigkeit brachte ihn nach Alt Wellingham. Wenn er nicht eins berücksichtigt hätte, so wäre er stattdessen nach Knowsbury gegangen. Seine Mutter hatte dort, gerade ehe sie seinem Vater begegnete, unter ihrem Mädchennamen gelebt. Die Wahrheit ist die, dass sie in Wirklichkeit eine verheiratete Frau war, verheiratet in Irland, wo ihr Mann sie misshandelte und hernach mit einer anderen Person davongegangen war. Ich gebe Ihnen diese Tatsache nach guter Autorität. Sir Felix gab sie seinem Sohne als Grund an, weshalb er seine Mutter nicht geheiratet habe. Sie wundern sich vielleicht, dass der Sohn, da er wusste, dass sich seine Eltern einander in Knowsbury kennengelernt, seine Streiche nicht von dem Kirchenbuche in der Kirche von Knowsbury spielte, in der man billigerweise voraussetzen konnte, dass seine Eltern sich verheiratet hätten. Die Ursache hiervon war, dass der Geistliche, welcher im Jahre 1803 an der Kirche zu Knowsbury angestellt war, in welchem Jahre seinem Geburtsscheine zufolge seine Eltern geheiratet haben sollten, noch am Leben war, als er im Jahre 1827 von dem Grundeigentum Besitz nahm. Dieser unbequeme Umstand zwang ihn, seine Forschungen bis auf unsere Nachbarschaft zu erstrecken. Hier gab es keine derartige Gefahr, indem der frühere Geistliche unserer Kirche seit einigen Jahren tot war. Alt Wellingham passte ebenso gut für seinen Zweck wie Knowsbury. Sein Vater hatte seine Mutter aus Knowsbury fortgenommen und in geringer Entfernung von unserem Dorfe in einer kleinen Villa am Flusse mit ihr gelebt. Die Leute, die seine zurückgezogene Lebensweise gekannt hatten, solange er allein gelebt, wunderten sich nicht über dieselbe, nachdem er verheiratet war. Wäre er nicht dem Aussehen nach ein scheußliches Geschöpf gewesen, so hätte sein zurückgezogenes Leben mit der Dame vielleicht Verdacht erregt. So aber nahm es niemand Wunder, dass er seine Hässlichkeit und seine Missgestalt versteckte. Er lebte in unserer Nachbarschaft, bis er den Park erbte. Wer konnte nach 23 oder 24 Jahren sagen, da der Geistliche gestorben war, ob nicht seine Heirat auf ebenso zurückgezogene Weise, wie er sein übriges Leben zugebracht, in Alt Wellingham stattgefunden habe? Auf diese Weise also fand der Sohn, dass unsere Gegend die sicherste sei, um ganz heimlich die Sache für sein Interesse zu ordnen. Es wird Sie vielleicht überraschen zu hören, dass das, was er wirklich mit dem Kirchenbuche vornahm, auf die Eingebung des Augenblicks hin und ohne alle vorherige Überlegung geschah. Seine erste Idee war bloß, an der rechten Stelle des Jahres und des Monates das Blatt auszureißen, es heimlich zu vernichten, nach London zurückzukehren und seinem Advokaten aufzutragen, ihm das notwendige Heiratszertifikat zu verschaffen, indem er sie ganz unschuldig auf das Datum des ausgerissenen Blattes verwies. Es konnte danach niemand sagen, dass seine Eltern nicht verheiratet gewesen und ob man unter diesen Umständen ihm das Geld leihen werde oder nicht. Er meinte, man hätte es getan. So würde er jedenfalls eine Antwort bereit gehabt haben, falls sich je eine Frage über sein Anrecht an das Eigentum und Titel erhoben. Als es ihm aber gelang, heimlich selbst einen Blick in das Kirchenbuch zu tun, fand er am unteren Ende einer Seite des Jahres 1803 einen leeren Raum, dem anscheinend nach leer gelassen, weil er nicht zur Aufnahme eines langen Zertifikates ausreichte, welches sich an der Spitze der nächsten Seite befand. Der Anblick der Gelegenheit, die sich auf diese Weise ihm darbot, veränderte alle seine Pläne. Es war eine Gelegenheit, an die er nie gedacht, die er nie gehofft hatte, und er benutzte sie. Sie wissen auf welche Weise. Um genau mit seinem Geburtsscheine übereinzustimmen, hätte der leere Raum sich im Monat Februar des Registers befinden sollen, stattdessen aber war er im Monat April. Indessen, falls sich hierüber Argwohn erhob, so war die Erklärung leicht zu finden. Er brauchte nur anzugeben, dass er ein Kind von 7 Monaten gewesen. Ich war töricht genug, einige Teilnahme und einiges Mitleid für ihn zu fühlen, als er mir seine Geschichte erzählte, worauf er gerade rechnete, wie Sie sehen werden. Ich fand, dass man ihm ein schlimmes Unrecht getan. Es war nicht seine Schuld, dass seine Eltern nicht verheiratet gewesen, noch war es die Schuld seiner Eltern. Auch eine gewissenhaftere Frau als ich, eine Frau, die nicht ihr Herz an eine goldene Uhr und Kette gehangen, hätte einige Entschuldigung für ihn gefunden. Jedenfalls hielt ich den Mund und schützte ihn bei dem, was er tun wollte. Es dauerte einige Zeit, ehe er die Tinte von der rechten Farbe herstellen konnte, welche er lange in kleinen Flaschen und Töpfchen, die ich ihm gab, hin und her mischte, und dann brauchte er wieder einige Zeit, um sich in der Handschrift zu üben. Aber am Ende gelang ihm beides, und er machte seine Mutter, nachdem sie längst im Grabe gelegen, zu einer rechtschaffenen Frau. Soweit leugne ich nicht, dass er sich redlich genug gegen mich benahm. Er gab mir meine Uhr und Kette und sparte kein Geld daran. Beides war von der vorzüglichsten Arbeit und sehr kostspielig. Ich besitze sie noch. Die Uhr geht ausgezeichnet. Sie sagten neulich, Mrs. Clemens habe Ihnen alles erzählt, was Sie gewusst. In dem Falle brauche ich nichts über den jämmerlichen Skandal zu schreiben, dessen unschuldiges Opfer, ich wurde, wie ich es Ihnen hiermit entschieden versichere. Sie müssen so gut wie ich wissen, welche Idee mein Mann sich in den Kopf setzte, als er mich und meinen vornehmen Freund in heimlichen Zusammenkünften flüsternd zusammenfand. Aber was Sie nicht wissen, das ist, wie die Sache zwischen mir und meinem vornehmen Freunde endete. Sie sollen lesen und sehen, wie er an mir handelte. Die ersten Worte, die ich ihm sagte, als ich sah, wie man über die Geschichte dachte, waren: »Lassen Sie mir Gerechtigkeit widerfahren. Befreien Sie meinen Ruf von einem Flecken, den, wie Sie wissen, derselbe nicht verdient. Ich verlange nicht, dass Sie meinem Manne eine volle Beichte ablegen. Sagen Sie ihm bloß und geben Sie ihm Ihr Ehrenwort als Gentleman, dass er sich täuscht und dass ich nicht zu tadeln bin, wie er es glaubt. Lassen Sie mir nach allem, was ich für Sie getan, wenigstens diese Gerechtigkeit widerfahren.« Er schlug es mir mit deutlichen, entschiedenen Worten ab. Er sagte mir ganz unumwunden, dass es in seinem Interesse liege, meinen Mann und die Nachbarn an die Unwahrheit glauben zu lassen, weil sie, solange sie dies taten, ganz gewiss nicht auf die Wahrheit verfallen würden. Ich war nicht so leicht zu verblüffen und sagte ihm, sie sollten die Wahrheit von meinen Lippen erfahren. Seine Antwort war kurz, aber bündig. Falls ich spreche, so sei ich ebenso wohl verloren wie er selbst. Ja, dahin war es gekommen. Er hatte mich über die Gefahr getäuscht, die ich lief, indem ich ihm half. Er hatte meine Unwissenheit benutzt, hatte mich durch seine Geschenke verlockt, hatte durch seine Geschichte meine Teilnahme gewonnen, und das Ende vom Liede war, dass er mich zu seiner Mitschuldigen gemacht. Er gab dies ganz ruhig zu und schloss damit, dass er mir zum ersten Male sagte, welcher Art in Wirklichkeit die furchtbare Strafe für sein Verbrechen und für jeden sei, der ihm bei der Ausführung desselben behülflich gewesen. Zu jener Zeit war das Gesetz nicht so weichherzig, wie ich höre, dass es jetzt ist. Mörder waren nicht die einzigen Leute, die dem Strange verfielen, und weibliche Sträflinge wurden damals nicht behandelt wie Damen in unverdientem Unglück. Ich gestehe, er machte mir bange. Der erbärmliche Betrüger, der feige Schurke, begreifen Sie jetzt, wie ich ihn hassen musste? Begreifen Sie, warum ich mir all diese Mühe nehme, und zwar voll Dankbarkeit, für den verdienstvollen jungen Mann, der ihn zu Falle brachte? Nun also weiter. Er war kaum nah genug, mich geradezu zur Verzweiflung zu treiben. Ich war nicht die Art von Frauenzimmer, die es geraten gewesen wäre, in die Enge zu treiben, das wusste er und beruhigte mich wohlweislich mit Vorschlägen für die Zukunft. Ich verdiene eine Belohnung, war er so gütig zu sagen, für den Dienst, den ich ihm geleistet, und eine Entschädigung, wie er freundlichst hinzufügte, für das, was ich dadurch gelitten hatte. Er sei gern bereit, der großmütige Schurke, mir einen hübschen Jahresgehalt auszuwerfen, der mir vierteljährlich ausgezahlt würde, aber nur unter zwei Bedingungen. Erstens sollte ich in meinem eigenen Interesse sowohl als in dem seinigen schweigen. Zweitens sollte ich nie, ohne ihn vorher davon zu unterrichten und seine Erlaubnis dazu zu erwarten, Wilmingham verlassen. Hier konnte keine achtbare Frau mir Freundin sein und so mich in Versuchung bringen, ihr gefährliche, vertraute Mitteilungen am Teetische zu machen. Und hier würde er mich stets zu finden wissen. Eine harte Bedingung, diese zweite, aber ich ging sie ein. Was konnte ich auch wohl anderes tun? Ich stand verlassen da mit der Aussicht auf die kommende Sorge eines Kindes. Was konnte ich anderes tun? Mich der Gnade und Barmherzigkeit meines blödsinnigen, weggelaufenen Mannes übergeben, der den ganzen Skandal gegen mich erhoben hatte? Ich wäre lieber gestorben, und übrigens war es allerdings ein hübscher Jahresgehalt. Ich hatte ein besseres Einkommen, ein besseres Haus über meinem Kopfe, bessere Teppiche unter meinen Füßen als die meisten der Weiber, die bei meinem Anblicke die Nasen rümpften. Das Kleid der Tugend in unserer Gegend war bunter Kattun. Ich trug Seide. Ich nahm also seine Bedingungen an und benutzte sie zu meinem besten Vorteile. Ich führte meine Sache gegen meine Nachbarn auf ihrem eigenen Boden und gewann sie im Laufe der Zeit, wie sie gesehen haben. Wie ich sein Geheimnis und meins während all der Jahre bis auf diesen Tag bewahrte und ob meine verstorbene Tochter Anna sich jemals wirklich in mein Vertrauen schlich und ebenfalls hinter das Geheimnis kam, sind Fragen, die sie vermutlich sehr gern beantwortet hätten. Nun, meine Dankbarkeit versagt ihnen nichts. Ich schreite zu einer neuen Seite und beantworte sie ihnen. Aber Sie müssen mich entschuldigen, Mr. Hartwright, wenn ich damit anfange, mein Erstaunen über das Interesse auszudrücken, das Sie für meine verstorbene Tochter gefühlt haben. Dasselbe ist mir vollkommen unbegreiflich. Falls Ihr Interesse Sie wünschen lässt, Einzelheiten über Ihre Kindheit zu erfahren, so muss ich Sie deshalb an Mrs. Clemens verweisen, die darüber mehr weiß als ich. Bitte lassen Sie sich's gesagt sein, dass ich durchaus nicht vorgebe, eine übermäßige Liebe zu meiner Tochter gehegt zu haben. Sie war mir von Anfang bis zu Ende eine Last und eine Sorge und hatte außerdem noch das Unangenehme, dass sie schwach im Kopfe war. Sie lieben die Offenheit und ich hoffe, dass ich Sie hierin zufriedenstelle. Es ist unnötig, Sie mit vielen persönlichen Einzelheiten in Bezug auf die Vergangenheit zu belästigen. Es wird genügen, wenn ich Ihnen sage, dass ich meinerseits die Bedingungen unseres Handels beobachtete und dafür mein bequemes Einkommen in vierteljährlichen Zahlungen genoss. Hin und wieder reiste ich fort und verschaffte mir einige Abwechslung, nachdem ich mir zuvor von meinem Herrn und Meister hierzu Erlaubnis erbeten, die mir auch gewöhnlich wurde. Er war, wie ich Ihnen bereits sagte, nicht narr genug, mich zu sehr zu drücken und konnte sich billigerweise darauf verlassen, dass ich, wenn nicht um seinetwillen, doch um meiner selbst willen schweigen würde. Eine meiner längsten Abwesenheiten vom Hause war meine Reise nach Limeridge, wo ich eine Halbschwester zu pflegen hatte, die im Sterben lag. Man sagte, sie habe Geld gespart, und ich hielt es für geraten, für den Fall, wo sich irgendetwas ereignen sollte, um meinem Jahrgehalt ein Ende zu machen, in dieser Richtung hin nach meinen eigenen Interessen zu sehen. Doch stellte es sich heraus, dass dies weggeworfene Mühe gewesen. Ich bekam nichts, weil nichts da war. Ich hatte Anna mit mir nach dem Norden genommen. Ich hatte zurzeit meine Launen und Ideen mit meiner Tochter, wo ich dann auf Mrs. Clemens Einfluss auf sie eifersüchtig wurde. Ich hatte Mrs. Clemens niemals gern. Sie war ein jämmerliches, gehirnloses, temperamentloses Geschöpf, und es machte mir von Zeit zu Zeit Spaß, sie zu quälen, indem ich ihr Anna fortnahm. Da ich nicht wusste, was ich während meines Aufenthaltes in Cumberland mit dem Mädchen anfangen sollte, so schickte ich sie in Limeridge in die Schule. Die Dame im Herrenhause, Mrs. Fairley, eine außerordentlich hässliche Frau, die einem der schönsten Männer in England fallen gelegt, bis er sie geheiratet hatte, belustigte mich ungeheuer, indem sie eine heftige Zuneigung für das Mädchen fasste. Die Folge davon war, dass sie in der Schule nichts lernte und in Limeridge House verzogen wurde. Unter anderen Dummheiten, die man sie dort lehrte, setzte man ihr auch einen gewissen Unsinn in den Kopf, dass sie nämlich nichts anderes als Weiß tragen solle. Da ich selbst Weiß hasse und Farben liebe, beschloss ich, sobald wir wieder nach Hause kämen, ihr den Unsinn wieder auszutreiben. So sonderbar dies erscheinen mag, meine Tochter widerstand mir. Wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hatte, so war sie wie die meisten geistesschwachen Leute so halsstarrig wie ein Maulesel. Wir zankten uns furchtbar, und Mrs. Clemens, die dies wahrscheinlich nicht gern sah, erbot sich, Anna mit nach London zu nehmen und sie bei sich zu behalten. Ich würde ja gesagt haben, wäre Mrs. Clemens nicht in Bezug auf das Weißtragen auf meiner Tochter Seite gewesen. Da ich aber entschlossen war, dass sie sich nicht weiß kleiden sollte und überdies Mrs. Clemens dafür, dass sie meiner Tochter beistand, weniger denn je leiden konnte, so sagte ich Nein und meinte Nein und blieb bei Nein. Die Folge davon war, dass meine Tochter bei mir blieb, und die Folge davon wieder die erste ernstliche Veruneinigung zwischen mir und ihm über das Geheimnis. Dieser Umstand ereignete sich lange nach der Zeit, von der ich soeben geschrieben habe. Ich hatte mich schon seit Jahren in der neuen Stadt niedergelassen und strafte meinen schlechten Ruf allmählich durch meine Lebensweise Lügen, wobei ich langsam unter den respektablen Leuten Ansehen erhielt. Dass meine Tochter bei mir lebte, trug bedeutend zur Erreichung dieses Resultates bei. Ihre Harmlosigkeit und ihre Idee mit den weißen Kleidern erregten eine Art von Teilnahme. Ich unterließ es deshalb, mich ihrer Grille zu widersetzen, denn es musste auf diese Weise sicher ein Teil dieser Teilnahme mir zufallen. Und so war es. Ich schreibe den Umstand, dass man mir die Wahl zwischen zweien der besten Kirchenplätze ließ, dieser Teilnahme zu und datiere des Pfarrers ersten Gruß von dem Zeitpunkt her, wo ich den Platz erhielt. Nun, da ich mich auf diese Weise häuslich niedergelassen, erhielt ich eines Tages einen Brief von jenem hochgeborenen Herrn, dem Verstorbenen, als Antwort auf einen von mir, in welchem ich ihm der Übereinkunft gemäß angekündigt, dass ich einer kleinen Veränderung halber die Stadt zu verlassen wünschte. Er musste in dem Augenblicke, wo er meinen Brief erhalten, in einer seiner Wüterichslaunen gewesen sein, denn in seiner Antwort verweigerte er mir seine Erlaubnis auf so abscheulich impertinente Weise, dass ich ganz außer Fassung geriet und in Gegenwart meiner Tochter auf ihn losschimpfte und ihn einen gemeinen Betrüger nannte, den ich lebenslänglich zugrunde richten könne, falls es mir einfiele, zu sprechen und sein Geheimnis zu verraten. Ich sagte weiter nichts über ihn, indem ich durch durch den Anblick des Gesichtes meiner Tochter, die mich mit eifrigen, neugierigen Augen anblickte, wieder zur Besinnung gebracht wurde. Ich befahl ihr augenblicklich, das Zimmer zu verlassen, bis ich mich wieder gefasst haben würde. Meine Gefühle waren nicht sehr angenehmer Art, kann ich Ihnen sagen, als ich ruhig genug war, um über meine Torheit nachzudenken. Anna war in dem Jahre verdrehter und seltsamer als gewöhnlich gewesen, und wenn ich an die Möglichkeit dachte, dass sie meine Worte in der Stadt wiederholen und seinen Namen mit ihnen in Verbindung bringen konnte, wenn neugierige Leute sie auszufragen anfingen, fiel mir eine schöne Angst über die möglichen Folgen aufs Herz. Meine schlimmsten Befürchtungen für mich und meine größte Angst vor dem, was er tun möge, ging jedoch nicht weiter als bis hierher. Ich war ganz unvorbereitet auf das, was sich schon am nächsten Tage in Wirklichkeit ereignete. Er kam, ohne mich vorher von seinem beabsichtigten Besuche in Kenntnis zu setzen, an diesem folgenden Tage in mein Haus. Seine ersten Worte und der Ton, in dem er sie sprach, so verdrießlich derselbe auch war, zeigten mir ganz deutlich, dass er seine impertinente Antwort auf mein Ersuchen bereits bereute und dass er, in äußerst schlechter Laune gekommen, um die Sache wieder gut zu machen, ehe es zu spät sei. Da er meine Tochter bei mir im Zimmer fand, ich hatte mich seit dem Tage vorher gefürchtet, sie aus den Augen zu lassen, befahl er ihr, hinauszugehen. Sie hatten einander nicht gern, und er ließ seine böse Laune, die er mir nicht zu zeigen wagte, an ihr aus. »Lassen Sie uns allein«, sagte er, sie über die Achsel ansehend. Sie sah ihn ebenfalls über die Achsel an und blieb, als ob sie nicht zu gehen beabsichtige. »Hören Sie«, schrie er sie an, »gehen Sie aus dem Zimmer!« »Sprechen Sie höflich mit mir«, sagte sie mit gerötetem Gesicht. »Werfen Sie die Verrückte hinaus«, sagte er zu mir gewendet. Sie hatte immer abgeschmackte Ideen über ihre Würde gehabt, und das Wort »Verrückte« brachte sie sofort auf. Ehe ich noch ein Wort sagen und mich dazwischenlegen konnte, trat sie in großer Wut vor ihn hin. »Bitten Sie mich augenblicklich um Verzeihung«, sagte sie, »oder ich will's Ihnen heimtragen. Ich will Ihr Geheimnis verraten. Ich kann Sie lebenslänglich zugrunde richten, wenn es mir einfällt, zu sprechen.« Meine eigenen Worte, genau so wiederholt, wie ich sie am Tage gesprochen hatte, in seiner Gegenwart, und zwar, als ob sie von ihr selber kämen. Er saß sprachlos da, so weiß im Gesicht, wie das Papier ist, auf dem ich schreibe, während ich sie aus dem Zimmer schob. Als er sich etwas gefasst hatte, »Nein, ich bin eine zu gebildete Frau, um zu wiederholen, was er sagte, als er sich wieder gefasst. Meine Feder ist die Feder eines Mitgliedes der Gemeinde unseres Kirchenspiels und einer Subskriptientin der Mittwochsvorlesungen über »Der Glaube macht selig. Wie können Sie erwarten, dass ich Sie gebrauchen werde, um böse Worte zu schreiben? Denken Sie sich selbst die tobende, fluchende Wut des gemeinsten Wüterichs in ganz England und dann so schnell wie möglich vorwärts zu dem, worin alles endete.« Es endete damit, was Sie wahrscheinlich bereits erraten, dass er darauf bestand, seine eigene Sicherheit dadurch gewiss zu machen, dass er sie einsperren ließ. Ich versuchte, die Sache wieder gut zu machen. Ich sagte ihm, sie habe die Worte bloß wie ein Papagei nach dem wiederholt, was sie mich hatte sagen hören, und dass sie nicht das Geringste von den Einzelheiten wissen, weil ich davon nichts erwähnt hatte. Ich erklärte ihm, dass sie sich in ihrer verdrehten Wut auf ihn gestellt habe, als wisse sie etwas, wovon sie in Wirklichkeit keine Ahnung hatte, dass sie ihn bloß ärgern und ihm drohen gewollt für die Art und Weise, in der er soeben zu ihr gesprochen, und dass meine unglückseligen Worte ihr gerade die Gelegenheit gegeben, die sie gesucht, um Unheil anzurichten. Ich erinnerte ihn an ihr übrigens verrücktes Wesen und an seine eigenen Erfahrungen in Bezug auf geistesschwache Leute. Es nützte alles nichts. Er wollte selbst meinem Eide nicht glauben. Er war fest überzeugt, ich habe das ganze Geheimnis verraten. Kurz, er wollte von nichts anderem hören, als dass sie eingesperrt würde. Unter diesen Umständen tat ich meine Pflicht als Mutter. keine gewöhnliche Armenirrenanstalt, sagte ich. Ich gebe es nicht zu, dass sie in einer Armenirrenanstalt eingesperrt wird. Eine Privatanstalt, wenn ich bitten darf. Ich habe meine Muttergefühle und außerdem meinen Ruf in der Stadt zu bewahren, und ich werde mich zu nichts anderem herbeilassen als zu einer Privatanstalt von der Art, wie meine vornehmen Nachbarn sie für ihre kranken Verwandten wählen würden. Das waren meine Worte. Es ist mir eine Genugtuung zu fühlen, dass ich meine Pflicht tat. Obgleich ich nie eine übertriebene Liebe für meine verstorbene Tochter fühlte, so hatte ich doch den passenden Stolz für sie. Kein Flecken der Armut fiel, dank sei es meiner Entschlossenheit und Festigkeit, jemals auf mein Kind. Nachdem ich meinen Willen durchgesetzt, was mir infolge der günstigeren Gelegenheit, welche Privatanstalten bieten, umso leichter wurde, konnte ich nicht darum hinzuzugeben, dass durch ihre Einsperrung gewisse Vorteile gewonnen waren. Erstens war sie unter der besten Obhut und Pflege und wurde, wie ich Sorge trug, in der Stadt bekannt zu machen, wie eine geborene Dame behandelt. Zweitens war sie aus Birmingham fort, wo sie durch Wiederholung meiner unvorsichtigen Worte die Leute zu Verdacht und neugierigen Fragen angeregt haben könnte. Die einzige Schattenseite ihrer Einsperrung war eine sehr unbedeutende. Wir machten dadurch eine leere Prahlerei in Bezug auf ihre Kenntnis des Geheimnisses bloß zu einer fixen Idee. Obwohl sie anfangs in bloßer verrückter Bosheit zu dem Manne gesprochen, der sie beleidigt hatte, so war sie doch schlau genug zu sehen, dass sie ihn ernstlich erschreckt und später klug genug, um zu entdecken, dass er bei ihrer Einsperrung im Spiele war. Die Folge davon war, dass sie in eine wahre Raserei von Wut gegen ihn aufloderte, als man sie in die Anstalt gebracht. Und die ersten Worte, die sie zu den Wärterinnen sagte, als diese sie wieder etwas besänftigt hatten, waren, dass man sie einsperre, weil sie sein Geheimnis wisse und dass sie, sobald der Augenblick dazu gekommen sei, sprechen und ihn zugrunde richten werde. Sie mag wahrscheinlich dasselbe zu ihnen gesagt haben, als sie so unbedachterweise ihre Flucht unterstützten. Jedenfalls sagte sie es, wie ich vorigen Sommer hörte, zu der unglücklichen Frau, die unseren liebenswürdigen, namenlosen, jüngst verstorbenen Herrn heiratete. Falls entweder sie oder jene unglückliche Dame meine Tochter näher befragt und darauf bestanden hätten, dass sie erklärte, was sie eigentlich meine, so würden sie gefunden haben, dass sie plötzlich ihr ganzes Selbstbewusstsein verloren hätte und unsicher, unruhig und verwirrt geworden wäre. Sie würden entdeckt haben, dass das, was ich Ihnen hier schreibe, nichts als die reine Wahrheit ist. Sie wusste, dass es ein Geheimnis gäbe, wusste, wen es betraf und wer durch das Bekanntwerden desselben zu leiden haben würde. Aber außerdem, welches Ansehen von Wichtigkeit sie sich auch gegeben, wie verdreht sie auch gegen Fremde geprahlt haben mag, außerdem wusste sie bis zum Tage ihres Todes nichts. Habe ich Ihre Neugierde befriedigt? Jedenfalls habe ich mir Mühe genug gegeben, dies zu tun. Ich wüsste wirklich nichts weiter, das ich Ihnen über mich oder meine Tochter zu erzählen hätte. Meine schlimmsten Verantwortungen waren, was Sie betrifft, vorbei, als sie in die Anstalt geschafft wurde. Man gab mir in Bezug auf die Art und Weise, in der sie unter Aufsicht gestellt worden, eine Briefform abzuschreiben und damit eine Anfrage von einer gewissen Miss Herkomp zu beantworten, die darüber Neugierde fühlte und die von einer gewissen Zunge, die außerordentlich an so etwas gewöhnt war, eine Menge Lügen gehört haben muss. Und ich tat später, was ich konnte, um meiner weggelaufenen Tochter auf die Spur zu kommen und es zu verhüten, dass sie Unheil anstiftete, indem ich selbst in der Gegend, von der man mir fälschlicherweise berichtete, dass sie dort gesehen worden, Nachfragen anstellte. Doch diese und ähnliche Kleinigkeiten sind von wenigen oder gar keinem Interesse für sie nach dem, was sie bereits gehört haben. Bis hierher habe ich mit den allerfreundschaftlichsten Gefühlen geschrieben. Aber ich kann meinen Brief nicht schließen, ohne ein Wort ernstlicher Vorstellung und ernsten Verweises an Sie hinzuzufügen. Im Verlaufe unserer letzten Unterredung hatten Sie die Verwegenheit, auf meiner Tochter Verwandtschaft von väterlicher Seite anzuspielen, als ob dieselbe überhaupt irgendeinem Zweifel unterläge. Dies war in höchstem Grade unschicklich und unfein von Ihnen. Sollten wir einander wieder begegnen, so erinnern Sie sich gefälligst, dass ich es nicht gestatte, dass man sich mit meinem Rufe Freiheiten herausnimmt und dass die moralische Atmosphäre von Walmingham, um einen Lieblingsausdruck meines Freundes des Pfarrers zu gebrauchen, durchaus nicht durch lose Reden verpestet werden darf. Falls Sie sich unterstehen, daran zu zweifeln, dass mein Mann Annas Vater war, so beleidigen Sie mich persönlich auf die gröbste Weise. Wenn Sie über diesen Gegenstand eine unpassende Neugierde empfunden haben oder noch fühlen, so empfehle ich Ihnen zu Ihrem eigenen Besten, dieselbe ein für alle Mal fallen zu lassen. Diesseits des Grabes, Mr. Hartwright, wird diese Neugierde nie befriedigt werden, was auch jenseits desselben geschehen mag. Vielleicht werden Sie nach dem, was ich soeben gesagt habe, sich verpflichtet fühlen, mir eine Entschuldigung zu machen. Tun Sie das und ich will Sie annehmen. Ich will dann später, falls Ihre Wünsche auf eine zweite Zusammenkunft mit mir gerichtet sind, noch einen Schritt weitergehen und Sie empfangen. Meine Verhältnisse erlauben mir bloß, Sie zum Tee einzuladen, nicht, dass Sie durch das, was sich zugetragen, sich im geringsten verschlimmert hätten. Ich habe mich immer, wie ich Ihnen gesagt zu haben glaube, innerhalb meines Einkommens bewegt und dadurch während der letzten 20 Jahre genug erspart, um bis an das Ende meiner Tage bequem leben zu können. Ich beabsichtige nicht, Walmingham zu verlassen. Es bleiben mir noch einige kleine Vorteile in der Stadt zu gewinnen übrig. Der Geistliche grüßt mich, wie Sie gesehen haben. Er ist verheiratet und seine Frau ist nicht ganz so höflich wie er. Ich beabsichtige, mich der Dorcas-Gesellschaft anzuschließen und dann es noch dahin zu bringen, dass auch die Frau des Pfarrers mich grüßt. Falls Sie mir das Vergnügen Ihrer Gesellschaft schenken wollen, so bitte ich Sie vorher wohl zu merken, dass die Unterhaltung sich auf allgemeine Gegenstände beschränken muss. Jede Andeutung auf diesen Brief wird vollkommen nutzlos sein. Ich bin entschlossen zu leugnen, dass ich ihn geschrieben habe. Der Beweis ist, wie ich weiß, durch das Feuer vernichtet, aber es scheint mir dennoch wünschenswert, lieber nach der Seite der Vorsicht hin zu irren. Aus dieser Berücksichtigung habe ich hier keines Namen erwähnt, noch werde ich diese Zeilen unterzeichnen. Die Handschrift ist durchweg eine verstellte und ich werde den Brief selbst abgeben und zwar auf eine Weise, die als Gefahr ausschließt, dass man ihn mir zuschriebe. Sie können durchaus keine Ursache haben, sich über diese Vorsichtsmaßregeln zu beklagen, indem Sie in Rücksicht auf die besondere Nachsicht, die Sie von mir verdient haben, auf keine Weise die Mitteilungen beeinträchtigen, die ich Ihnen gemacht habe. Meine Teestunde ist 5:30 Uhr und mein heißes, geröstetes Brot wartet auf niemanden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 15. Februar 2024.